Erster Rehabeam kam nach Jerusalem. Er sammelte 180.000 Krieger. Sie wollten gegen Israel kämpfen. Rehabeam wollte sein Königreich zurück. Zweiter aber Gott sprach zu Semaja. Semaja war ein Mann Gottes. Dritter Gott sagte, sprich zu Rehabeam. Er ist Salomos Sohn und König von Juda. Sprich auch zu ganz Israel. Vierter Gott sagte, ihr sollt nicht kämpfen. Geht alle nach Hause. Ich habe das so gemacht. Sie hörten auf Gott. Sie kämpften nicht gegen Jerobeam. Fünfter Rehabeam blieb in Jerusalem. Er baute viele Städte in Juda. Er machte sie zu Festungen. Sechster er baute Bethlehem, Etam und Tekoa. Siebter er baute Bethzur, Socho und Adulam. Achter er baute Gad, Maresa und Sif. Neunter er baute Adoraim, Lachis und Aseka. Zehnter er baute Zorea, Ayalon und Hebron. Diese Städte waren in Juda und Benjamin. Er machte sie zu festen Städten. Elfter er machte diese Festungen stark. Er setzte Befehlshaber ein. Er lagerte Essen, Öl und Wein ein. Zwölfter in jede Stadt legte er Schilde und Speere. Er machte sie sehr stark. Juda und Benjamin gehörten ihm. Dreizehnter Priester und Leviten waren in Israel. Sie kamen aus allen Orten. Sie kamen zu Rehabeam. Vierzehnter die Leviten verließen ihr Land. Sie gingen nach Juda und Jerusalem. Jerobeam und seine Söhne hatten sie vertrieben. Sie durften Gott nicht mehr dienen. Fünfzehnter Jerobeam hatte eigene Priester gemacht. Diese Priester dienten Götzen. Er hatte Götzenbilder von Böcken und Kälbern gemacht. Sechzehnter viele Leute aus Israel wollten Gott suchen. Sie kamen nach Jerusalem. Sie wollten Gott opfern. Siebzehnter sie stärkten das Reich Juda. Sie halfen Rehabeam für 3 Jahre. Sie lebten wie David und Salomo. Achtzehnter Rehabeam heiratete Mahalat. Sie war die Tochter von Jerimot. Jerimot war Davids Sohn. Mahalat war auch die Tochter von Abihail. Abihail war die Tochter von Eliab. Eliab war Ises Sohn. Neunzehnter sie bekamen Söhne, Jös, Semaja und Saham. Zwanzigster danach heiratete er Macha. Sie war Absaloms Tochter. Sie bekamen Söhne, Abia, Attai, Sisa und Selomit. 21. Rehabeam liebte Macha am meisten. Er hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen. Er hatte 28 Söhne und 60 Töchter. 22. Rehabeam machte Abia zum Anführer. Abia war Machas Sohn. Er sollte König werden. 23. Er war klug. Er schickte seine Söhne in die festen Städte. Sie gingen nach Juda und Benjamin. Er gab ihnen viel Essen. Er suchte viele Frauen für sie.